Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Dresden, 6. Dezember 1790. Dein letzter Brief hat mir viel Freude gemacht. Ein deutscher Plutarch ist eine Unternehmung, der du gewachsen bist und die deiner wert ist. Ich begreife recht gut alle die Vorteile, die sich dabei vereinigen. Schon manchmal habe ich gewünscht, dass du die Thalia dazu nutzen möchtest, einzelne biografische Aufsätze, die dir sehr leicht werden müssen, ins Publikum zu bringen. Noch besser ist es freilich, wenn du eine Galerie von eigentlichen Kunstwerken, die nicht bloße Skizzen sind, aufstellst. Nur der Nachdruck müsste Göschen schüchtern machen, sonst, dächte ich, müsstest du leicht mit ihm eins werden, und äußerstenfalls fände sich gewiss ein anderer Buchhändler leicht. Deine Manier in der Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs in der Behandlung der Charaktere ist mir lieber als die in der Geschichte der Niederlande. In dieser ist mehr Subjektives, mehr Idealisierung des Geschichtsschreibers, mehr Personifizierung abstrakter Begriffe und weniger Individualität als in deiner neuen Arbeit. Das Objektive in aller Art von Kunst wird mir immer werter. In diesem scheint mir die wahre Klassizität enthalten zu sein, dasjenige, was einem Kunstwerke Unsterblichkeit gibt. Das Subjektive ist abhängig von der besonderen Denkart oder Stimmung des Künstlers, und sein Wert ist davon abhängig, ob er ein Publikum findet, dessen Denkart und Stimmung mit der seinigen sympathisiert. Das Kunstwerk soll durch sich selbst existieren, wie ein anderes organisches Wesen, nicht durch die Seele, die ihm der Künstler einhaucht. Hat er ihm einmal Leben gegeben, so dauert es fort, auch wenn der Erzeuger nicht mehr vorhanden ist. Und hierdurch unterscheidet sich eben ein Aggregat von Elementen, die einzeln als Produkte eines höheren geistigen Lebens ihren Wert haben, von einem organisierten Ganzen, wo Teil und Ganzes gegenseitig Mittel und Zweck sind, wie bei den organisierten Naturprodukten. Diese Einheit der Richtung bei der Mannigfaltigkeit der vorhandenen Kräfte und diese Vervielfältigung des Lebens im Einzelnen bei der möglichsten Harmonie des Ganzen unterscheidet Klassizität von Chaos und Leerheit. Dies ist mein neueres ästhetisches Glaubensbekenntnis. Was meinst du dazu? Die Idee von Leben und Harmonie ist mein Eigenwerk. Über die Fruchtbarkeit des Begriffs Organisation hat Kant mir ein Licht aufgesteckt, und Goethe verdanke ich einige Winke über den Unterschied des Subjektiven und Objektiven, denen ich weiter nachgedacht habe. Nun die Anwendung auf Biografie. Sie ist eine neue Schöpfung des entschlafenen großen Mannes. Aus seinen Trümmern soll er durch das Talent des Künstlers lebendig wieder hervorgehen. Was dieses Bild lebendiger, deutlicher, bestimmter macht, hat für diese Gattung von Kunstwerken einen Wert. Was das Anschauen dieses Bildes stört und die Aufmerksamkeit auf andere Gegenstände richtet, schwächt die Wirkung, wenn es auch an sich selbst als Geistesprodukt noch so viel Wert hätte. Wenn du die Idee wirklich aufgegeben hast, den Menschenfeind zu vollenden, so kann ich nichts dawider haben, dass die vorhandenen Szenen gedruckt werden. Als Fragmente sind sie von großem Wert, und es fragt sich noch, ob die Schwierigkeit des Stoffs bei dem Ganzen für dich unüberwindlich gewesen wäre. Aber ich begreife auch, dass der Künstler am Ende dahin kommt, den leichteren Stoff zu wählen, um diesen durch seine Kraft zu heben und nichts der Art des Subjekts zu verdanken. Das ist vielleicht zum Teil die Simplizität, welche wir an den Griechen bewundern. Weniger Reichtum in den Idealen, aber desto mehr Weisheit bei ihrer Realisierung, desto zarteres Gefühl für die feinsten Unterschiede in der Ausführung, um jeden Misston zu vermeiden. Noch habe ich das 11. Stück der Thalia nicht und habe eben danach geschrieben. Dies Journal musst du auch bei der neuen Unternehmung nicht liegen lassen, so wie ich wünschte, dass du nach und nach deine angefangenen Werke, den Meisterseher und die holländische Geschichte endigtest. Ich höre immer Klagen darüber und muss dich dafür auch einmal mahnen. Wenigstens erkläre dich einmal gelegentlich darüber, warum du jetzt diese Arbeiten liegen lässt. Lebe wohl und grüße dein Weibchen schönstens von uns allen, dein Karl.